Ich wünschte, jeder könnte einfach auf das Leben von Jesus schauen und nicht diesen Gedanken haben, wenn ich nichts tue, wird auch nichts passieren. Für die Welt stimmt das, aber für das Kind Gottes stimmt das nicht. Wenn du ruhst, arbeitet Gott. Wenn du arbeitest, ruht Gott. Joseph Prince, unser Gast. Was möchtest du, dass die Menschen loslassen? Worüber sprechen wir hier? Lass deinen Stress, deine Sorgen und deine Angst los. Und ich denke, das ist das christliche Leben. Von all den Segnungen, die der Herr hinterlassen hat, sagt er in der Nacht, in der er verraten wurde, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Diesen Frieden, den ihr gesehen habt, wie ich ihn hatte, als ich im Boot geschlafen habe mit einem Sturm, diesen Frieden lasse ich euch. Aber das Erstaunliche ist, dass wir verstehen müssen, dass er zu seinen jüdischen Brüdern sprach. Also sprach er auf Hebräisch oder Aramäisch. Er sagte wahrscheinlich, Shalom, lasse ich euch. Und Shalom ist nicht nur innerer Frieden. Shalom bedeutet Gesundheit, Wohlergehen. Die Gesundheit, die ihr bei mir gesehen habt, 3 Jahre und 6 Monate lang habt ihr mich nie krank gesehen. Dieses Shalom, diese Ausgeglichenheit, geistige Gesundheit, diese Ganzheit. Die lasse ich euch, die gebe ich euch. Wenn das also wahr ist, dann sagt mir bitte, warum wir sie nicht empfangen haben, wenn er sie uns doch gegeben hat. Die einzige Bedingung in diesem Vers, Frieden lasse ich euch, nicht wie die Welt gibt einen Frieden, der davon abhängt, dass die Dinge so laufen, wie du es dir wünschst, aber er gibt uns einen Frieden von innen heraus und der beeinflusst dann unser Äußeres. Also zurück dazu, wenn es etwas ist, das er hinterlassen hat, warum sehen wir es dann nicht in unserem Leben? Die einzige Bedingung, das einzige Gebot darin ist, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Loslassen bedeutet also, den Stress, die Sorgen, die Angst loszulassen. Wenn wir das loslassen, lassen wir unser Herz nicht erschrecken. Und du kannst das nicht für ihn loslassen und er kann es nicht für dich loslassen. Ich kann nicht für dich loslassen, du kannst nicht für mich loslassen. Wir müssen es selbst tun. Das Einzige, was er uns aufträgt zu bewahren, ist unser Herz. Wir sind immer damit beschäftigt, die Gesundheit unserer Kinder zu schützen, ihr Wohlergehen, unsere geschäftlichen Dinge, unsere Ehe. Aber Gott sagt, du hast all das, du hast dein Herz. Lass dein Herz nicht erschrecken und ich werde alles Äußere bewahren. Also, du willst, dass wir den Stress loslassen. Du willst, dass wir loslassen. Er will, dass wir es tun. Ja, richtig. Aber du hast das Buch geschrieben, also willst du es auch, dass wir es tun. Du sorgst dich um uns, richtig? Und wie machen wir das? Wie lassen wir los? Denn das scheint etwas zu sein. Schau, es gibt niemanden, der diese Sendung sieht, der nicht seinen Stress, seine Sorgen loslassen will. Wie macht man das? Nun, es kommt durch eine Offenbarung, eine Vision, wenn du so willst. Du musst vom Herrn empfangen. Dieses Bild, das Versorgung, das alles, was du brauchst, ständig auf dich zukommt. Und genau das will der Herr uns zeigen, als er uns das Gleichnis gab, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ganze Bild ist ein Bild von Versorgung, weil der Zweig der Teil ist, der Frucht bringt. Aber es ist eins mit dem Weinstock. Also sagt er uns, du gehst da raus als ein Zweig, aber ich bin dein Weinstockleben. Dasselbe Leben, dieselbe Kraft, dieselbe Versorgung, dieselbe Gnade, dieselbe Ganzheit, dieselbe Autorität, die du in mir wirken siehst, egal wo du bist, wisse, bleib in mir. Und bleiben ist etwas, das wir zu einer Anstrengung gemacht haben. Aber bleiben bedeutet ruhen. Und dann wird die Versorgung fließen. Wenn du mit einer stressigen Situation konfrontiert bist, wisse, dass der Weinstock, der Herr Jesus, dir Frieden gibt. Wenn du eine schwere Entscheidung treffen musst oder in einem Bereich Weisheit brauchst, versorgt er dich mit genau der Weisheit und dem nötigen Unterscheidungsvermögen für diese Situation. Du musst dir also immer bewusst sein, dass Versorgung da ist. Es ist eine Offenbarung. Es ist schwer, wenn du aus dem Fleisch heraus handelst. Es ist das Schwierigste loszulassen, weil das Fleisch Kontrolle will. Es geht immer um Kontrolle. Ich habe das im Griff. Ich regel das. Und genau da kommt der Stress her, wenn du versuchst, alles selbst zu machen, alles zu kontrollieren. Also, das Leben des Loslassens ist gleichzeitig leicht und schwer. Es ist leicht, wenn du eine Offenbarung darüber hast, was Gott bereits tut, dass er dich versorgt. Aber es ist schwer, wenn du das nicht siehst und aus eigener Kraft, eigener Leistung, eigenem Tun herauslebst. Was ist die Grundlage? Woher kommt das? Das ist ja Teil eines größeren Gesprächs über Gnade. Und ich erinnere mich, dass eines deiner Bücher über geistliche Kampfführung vor Jahren ein Bild hatte von einem Mann, der auf einer Liege lag. Ja, ganz entspannt. Und ich mochte das. Und ich habe es verstanden. Ich kenne deine Lehre dazu gut genug. Aber woher kam dieser Gedanke, der Ursprung davon? Ich glaube, dass jeder Diener, jeder Pastor, jeder Leiter eine Berufung oder eine Mission hat. für die Gott ihn eingesetzt hat. Und meine ist es, das Evangelium der Gnade neu zu entdecken. Als ich in meinem eigenen Leben das Evangelium der Gnade neu entdeckt habe, wurde mir klar, dass ich Menschen helfen will, zu verstehen, wie man nicht unter dem Gesetz lebt, sondern unter der Gnade. Denn die Sünde wird keine Macht über euch haben, wenn ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Aber wie mache ich das ganz praktisch? Wie lebe ich unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz? Und was mir dabei geholfen hat, Folgendes zu verstehen, den Menschen zu helfen und das Gesetz zu verstehen, natürlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus habe ich selbst damit gerungen. Und der Herr sagte eines Tages zu mir, du bist immer noch unter dem Gesetz. Und ich sagte, ja, ich bin ein Prediger der Gnade. Was meinst du, ich bin unter dem Gesetz? Und er sagte, das Gesetz dreht sich ganz um Forderung. Gnade dreht sich ganz um Versorgung. Das Gesetz verlangt, Gnade gibt. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit von sündhaft bankrotten Menschen. Gnade schenkt Gerechtigkeit als ein Geschenk. Das Gesetz sagt immer, du sollst nicht, du sollst nicht. Die Gnade sagt, ich will, ich will, ich will. Das ist der neue Bund. Und als ich das sah, wurde mir klar, jeden Tag, wenn wir aufwachen, haben wir eine Wahl. Wir können uns auf die Forderungen konzentrieren. Wir können denken, oh Mann, ich habe diese Frist einzuhalten. Ich muss mit meiner pubertierenden Tochter reden. Ich muss meine Frau glücklich machen. Warum lachst du? Du weißt genau, was ich meine. Du bist forderungsorientiert. Dein Denken ist geprägt von Forderungen, und zwar Forderungen, die du an dich selbst stellst. Denkst du darüber nach, wenn du morgens aufwachst? Du bist auch prophetisch, das war wirklich... Es strahlt, Bruder, es strahlt. Er muss da mal die Hände auflegen. Oder du kannst aufwachen mit einem versorgungsorientierten Denken. Und etwas davon teilen. Auch wenn ich mit meiner Frau umzugehen habe, die Versorgung mit Weisheit wird da sein. Und die Versorgung mit Gnade und Barmherzigkeit wird auch da sein. Also dein Denken in Richtung Versorgung, das ist alles eine Frage der Perspektive. Buße, wenn du so willst, bedeutet ja Sinneswandel, ein Umdenken. Ich weiß, dass viele Menschen mit ihrer Gesundheit zu kämpfen haben. Vielleicht haben sie heute eine schlechte Diagnose bekommen. Und ich weiß, wie überwältigend das sein kann. Es trifft einen manchmal wie einen Lastwagen. Das passiert sicher vielen. Wie schafft man? Weil ich weiß, dass es einen Moment braucht, in dem man sagen muss, ich muss das zuerst hier oben umdrehen. Ich glaube, das Schlachtfeld ist der Verstand. Wie hilfst du denen von uns, die eine schlechte Diagnose bekommen haben, wieder klarzukommen und zu glauben, auch das Richtige auszusprechen? Denn ich weiß, was wir in solchen Momenten sagen, hat eine enorme Wirkung auf unseren Körper, auf unseren Verstand, auf unser Denken. Wie überwinden wir das und lassen los von diesem Gefühl, dass wir jetzt alles selbst in die Hand nehmen müssen, obwohl wir wissen, dass Gott für uns sorgt. Das hebräische Wort Rapha für Heilung, Jehovah Rapha, Rapha bedeutet Heilung. Aber die Etymologie, die Wurzel von Rapha, also Rapha mit einem He, das bedeutet Entspannung, loslassen. Es gibt einen Vers, der sagt, ein gelassenes Herz ist das Leben für den Leib. Oft lehren wir das Bekenntnis des Glaubens. Wir kommen ja aus so einem Hintergrund. Wir bekennen, durch seine Wunden bin ich geheilt. Aber wenn man den Menschen nicht beibringt, ihren Stress, ihre Sorgen und ihre Angst loszulassen, dann bekennen sie vielleicht aus Angst heraus. Sie bekennen aus Unruhe. Wir haben Leute gesehen, die verzweifelt waren. Und sie sagen alles, was man ihnen sagt. Aber ich glaube, das Erste, was wir ihnen mitgeben müssen, ist, wie man diese Sorgen loslässt. Dass Gott sich um dich kümmert. Der Grund, warum er sagt, werft all eure Sorgen auf ihn, ist, weil er sich um euch kümmert. Und seht euch die Vögel des Himmels an. Jesus sagte, sie sorgen sich nicht darum, wo ihr Essen herkommt. Sogar in L.A. auf dem Bürgersteig sieht man sie auf dem Beton pinken. Was essen sie da? Und wir machen uns Gedanken. Wenn also Gott sich um die Vögel kümmert, bist du nicht viel mehr wert als sie? Das hat Jesus gesagt. Und ich glaube, wir müssen oft genau da anfangen, beim Loslassen von Angst, Sorge und Unruhe, bevor wir den Menschen beibringen können, Heilung zu empfangen. Aber oft sehe ich, dass, aus welchem Grund auch immer, Menschen irgendwann nicht mehr so viel über ihren Zustand nachdenken. Ich habe darüber in Lakewood gepredigt und Paul Osteen, er ist Arzt, kam nach der Predigt zu mir und sagte, das ist so wahr, ich höre das ständig. Aber gerade letzte Woche hat er mir das erzählt. Da war ein Mann, bei dem Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Und er sagte mir, wie niedrig die Überlebenschancen sind. Ich meine, das sieht wirklich düster aus. Aber er sagte, dieser Mann lebte einfach weiter und weiter und weiter. Und als Paul ihn fragte, was glaubst du, ist der Grund, warum du so viele Jahre damit leben konntest? Er wurde schließlich geheilt. Da sagte er, also ich mache mir einfach keine Sorgen. Ich weiß, dass Gott sich um mich kümmert. Ich glaube, da liegt ein Schlüssel, den wir wiederentdecken müssen. Wir müssen versorgungsorientiert denken. Wenn du krank bist, dann kommt Versorgung auf dich zu. Sie zeigt sich vielleicht nicht sofort oder vollständig, aber 34 bedeutet, dass du zu 74% geheilt bist. Und bei 64 bist du schon in der nächsten Phase. Jetzt bist du mehr geheilt als krank. Vielleicht hast du noch Symptome. Gib nicht auf. Gottes Bestes für dich ist, dass du Heilung von ihm empfängst. Was ist die Alternative dazu, wenn man krampfhaft festhält und nicht das Leben des Loslassens lebt? Weißt du, ich schaue auf mein eigenes Leben. Es geht nicht nur um mich und was Gott durch mich getan hat. Und ich wiederhole, was Gott durch mich getan hat. Oft, wenn ich losgelassen habe, sagen die Leute, da wird nichts passieren. Aber wenn du loslässt, dann wirkt Gott in dir und durch dich. Ich sehe das auch in deinem Leben. Ich erinnere mich, als du in einiger dieser heißen und gefährlichen Gegenden der Welt gegangen bist. Du hast dir keine Sorgen gemacht. Du warst an gefährlichen Orten, aber du hast dir keine Sorgen gemacht, weil du mir gesagt hast, dass du an die Souveränität Gottes glaubst. Und weil du Gottes Souveränität erkannt hast, wusstest du, wie man loslässt. Und Gott hat dich beschützt. Und schau, was du in den letzten Jahren alles getan hast. Du hast große Fußstapfen zu füllen. Und trotzdem wirkst du immer so entspannt. Es geht also nicht nur darum, eine Gemeinde zu bauen, ob es nun eine Organisation wie TBN ist oder das größte christliche Netzwerk der Welt. Du trägst viel Verantwortung. Und trotzdem sehe ich, dass du immer gelassen bist. Du bist einfach ein entspannter Typ. Ich meine dir nicht. Ich sage dir nur die Wahrheit. Und genauso unser Herr Jesus. Niemand hat in 3,5 Jahren mehr erreicht als er. Und doch war niemand entspannter als er. Er hatte immer Zeit für jeden, Zeit für einzelne Menschen, Zeit stehen zu bleiben, sich umzudrehen, auf dem Weg, die Tochter des Jairus zu heilen. Er blieb stehen und nahm sich Zeit für die Frau, die von hinten geheilt wurde. Weil er es nicht zulassen konnte, dass sie von hinten empfängt. Im Alten Testament sah Mose nur die Rückseite Gottes, weil der Mensch unter dem Gesetz stand, immer in Sünde und Gott sich immer entfernte. Sie sahen immer nur den Rücken Gottes, der Ort des Fluches, der Verunreinigung. Aber Jesus kam und ließ sie von hinten empfangen und drehte sich dann um, damit sie sein Gesicht sehen konnte, damit sie sieht, dass er sie liebt, dass er möchte, dass sie heil wird. Und er sagte zu ihr, geh in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also niemand hat mehr vollbracht als der Herr. Und doch nahm er sich Zeit, selbst als das Mädchen, die Tochter des Jairus, starb. Hat er noch Zeit, dorthin zu gehen und sie von den Toten aufzuerwecken? Das ist der Rhythmus, das Tempo der Gnade, in dem er lebte. Ich wünschte, jeder würde einfach auf das Leben unseres Herrn Jesus schauen und nicht diesen Gedanken haben, wenn ich nichts tue, passiert auch nichts. Für die Welt mag das stimmen, aber nicht für das Kind Gottes. Wenn du ruhst, arbeitet Gott. Wenn du arbeitest, ruht Gott. Das hat er zu mir gesagt und ich habe das auch in meinem Buch geschrieben. Vor vielen Jahren hat er mir gesagt, wenn du ruhst, dann arbeite ich. Wow, das ist eine erstaunliche Offenbarung. Ich glaube, irgendwo abseits der Kamera hast du es mal so beschrieben, dass du eine Art Vision gesehen hast. Und dass du gesehen hast, wie Versorgung zu dir kam. Erzähl da mal weiter. Eines Tages betete ich und hatte eine innere Vision von weichen, biegsamen, goldenen Röhren, die vom Himmel kamen. Und sie verteilten goldenes Öl auf einen Gläubigen. Eine dieser Röhren spendete finanzielle Weisheit. Eine andere versorgte mit Gesundheit und Heilung. Eine weitere gab ihm Weisheit für seine Ehe. Eine andere brachte Segen für seinen geistlichen Weg mit Gott. Und als ich dieses versorgende goldene Öl sah, bat ich den Herrn später um eine Bestätigung dieser Vision. Ich bin sehr vorsichtig mit Visionen, aber der Herr führte mich zu Sacharja 4, wo Sacharja goldene Röhren sah, die goldenes Öl auf den Leuchter, die Menora gaben. So bekam ich die Bestätigung. Und in dieser Vision sah ich, wie dieser Gläubige anfing, sich wegen eines bestimmten Bereichs in seinem Leben Sorgen zu machen.